Bin dabei. Supi. So, und deswegen, ich habe keine, nur im Ausnahmefall, wenn es unbedingt sein muss, habe ich Zeit, mir eine Stunde Podcast durchzuhören und zu spulen, bis ich an die zwei Sätze Info bekomme, die mich eigentlich interessieren. Ne? Deswegen bin ich im Grunde nicht so der Podcast-Mensch und ja, so ist das Ich halt. hab's verstanden. Und wenn jetzt jemand da draus diesen Artikel halt schreiben sollte, um sich diesen Podcast anzuhören, dann müsste man ne, das dann halt tun. Ja. Ich brauche mir den Podcast nicht anhören, ich kenne den. Alles klar. So, ja. Zusammenfassung des Transparenzmumbles. Da frage ich nochmal Schreibreform, ob er Lust dazu hat, weil er auch das Protokoll geschrieben hat. Ansonsten mache ich das. Okay. Ah, Grußwort. Hat man Bock, das Grußwort zu schreiben? Boah. Zu der Sache, oder Es muss nicht dann zu der Sache. Nur wenn ich das schreibe, wird das über die Transparenzinitiative und den Zusammenhang da. Weil dann ist es auch quasi schon fertig. nee, der macht das da mit rein, ja. Aber im Grundsatz, also ich habe die bisher immer geschrieben, bis auf die erste Ausgabe. Und ich muss das nicht machen. Ich habe das nur gemacht, weil wir sonst keinen gefunden haben. Ne? Das Editorial. So, ja, dann denke ich, die anderen beiden Sachen sind halt die, die in der letzten Zeit abgegangen sind. Hat jemand Bock, eins davon zu übernehmen? Patrick, wir hatten hier bisher nur Podcaster, deswegen gucke ich jetzt insbesondere dich an. Ja, ich weiß nur, mein Kurzer kommt gerade an und hat eine Frage. Ich bin sofort wieder bei euch, ja? Ja. Fraktion, muss ich Ingo fragen. Und gucken, was Henry eingestellt hat. Liste AK AG treffen. Meinst du jetzt die regelmäßigen Mumbles oder was? Ja, eine Liste. Nee. Eine kurze Liste. So, wieder da. Ich glaube, ich bin mit der Webseite und so und der Überlegung, wie man den Newsletter am besten macht, schon recht gut ausgelastet, weil ich noch ein paar andere Sachen auf dem Schreibtisch liegen habe. Wenn ich da jetzt noch einen Artikel schreiben muss, weiß ich nicht, wann soll der Newsletter denn rausgehen? Samstagabend, 19 Uhr. Ist aber kein Problem. Wie gesagt, wir wollten ja eh kürzer und weniger und das Wichtigste. Und ich denke, Ja. das können wir bis morgen Abend hinkriegen. Wegen meiner Zagen sollte man da nicht vielleicht den Vorstand fragen, ob die einfach selber was schreiben wollen dazu und sonst gar nichts machen? Ja, Weil die werden ja frage im ich mal. Prinzip, die werden ja im Prinzip schon relativ massiv so auf den Mailinglisten angegriffen, dass das wohl eine falsche Entscheidung war, etc., dass die das vielleicht mit 5 bis 10 Zeilen mal noch irgendwie darstellen wollen. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich vielleicht den Alexander ansprechen, der hat es ja maßgeblich auch sortiert mit den ganzen Bewerbungen, die da reingekommen sind, ob er dazu was schreiben mag. Alles klar. Ja, guter Tipp, guter Plan. Hervorragend. Mach ich den Rest. Sind wir durch. Harald ist ja noch da, nee, ne? Nein. Wer ist Harald? Der faire Pirat, Harald Ah, Franz. nee, der ist nicht Der da. wollte auch immer schon mal mithelfen. Der hat dann auch seinerzeit, als wir noch Protokolle recherchiert haben und so weiter, wer wann Stammtischsitzung hatte. Der war da, aber der hat sich irgendwie verdrückt. Aber lass uns doch einfach einen ganz kleinen Newsletter machen. Ich gehe diese AKs und AGs durch und mache dann eine ganz schmerzfreie kleine Liste. Und dann denke ich, sollte das doch okay sein. Und dann sind wir auch fertig damit. Im Channel Pressebereich sitzt der. Welchem Channel? Presse, SG Presse oben. Ach so. Gut, gut. Alles klar. Ja, können wir von mir aus so verbleiben. Ist das Samstag wieder 19 Uhr? Ja. Trefft ihr euch dann nochmal? Weil dann würde ich eventuell vorher inklusive Webseite auch irgendwie mal überlegen, wie wir das mit dem Newsletter hinkriegen. Vielleicht finde ich auch. Aber nicht um 19 Uhr. Nein, nein, das ist 19 Uhr wäre dann der Termin, wo ich diesen auf dieser Seite da beschriebenen Workflow-Prozess einleite. Da brauche ich halt ungefähr, wenn er kürzer ist, brauche ich wahrscheinlich nur eine halbe Stunde. Ja. Also quasi dir. Ja, ich denke, ja. Paki, was du da vorhast, das ist vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig eilig. Du hast selber andere Aufgaben erstmal. Ja. Und wir können den Newsletter erstmal so machen, wie er war, aber eben in kurzer Form. Und dann kannst du dir den auch mal angucken vielleicht und durchlesen. Und dann weißt du auch, wovon wir reden. Nee, nee, ich habe den hier. Ebi hat mir den eben zugemailt. Aber ich finde den halt viel zu lang. Ich mein, ja, das Lange hat sich jetzt erledigt. Ja. Ja, du hast jetzt den alten da, damals da, den alten hast du gekriegt. 22.8. habe ich. Ja, ich habe irgendeinen rausgefischt. Ja, dann verfolg das doch einfach mal, wie der jetzt demnächst aussieht. Und dann kannst du dir vielleicht auch viel eher Gedanken darüber machen, wie du das noch umsetzen möchtest, Paki. Mm, ja, ich guck auch mal, ob wir nicht also es gibt, soweit ich weiß, auch Plugins für WordPress, wo man... Ja, wir haben da schon eins ausprobiert. Damit konnten wir nur halt kein PDF verschicken. Und das andere, mit dem man das wohl konnte... das kam dann mit irgendeinem anderen Plugin irgendwie in Konflikt. Und das wollte der Bernd immer irgendwie sich kümmern. Aber wir haben es nie geschafft, uns deswegen zu treffen. Und jetzt ist er irgendwie in Urlaub, glaube ich, ne? Ja. Und ich weiß wo. Ich sag's aber nicht mehr. Ja, gut. Vielleicht finde ich auch noch eine andere Lösung. Das wäre super. Also es war bisher wirklich, also es war einfach geplant und robust geplant, aber es hat mich nicht besonders befriedigt. Das brauchst du nicht glauben, Patrick. Beispielsweise, weil das halt mit diesen Plugins nicht funktioniert hat, ne, habe ich da den manuell von meiner persönlichen E-Mail-Adresse versandt. Ja, und da habe ich jede Woche einen manuellen Diff angefertigt von den neu eingetragenen und eventuell storniert habenden Abonnenten. Ja, das sollte ja schon so sein, dass wenn du mal im Urlaub bist oder nicht kannst oder so, dass das dann jemand anders machen kann, dass das so ein bisschen... Ja, das wäre super, dass das auch nicht an mir hängt, weil ich bin auch unzuverlässig. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja bei den Piraten noch nicht so ein großes Problem, wenn das mal einen Tag später kommt. Aber ich meine halt, dass der Arbeitsschritt so bewältigt werden kann, dass man da jetzt nicht gleich eine Schulung braucht. Genau. Und dass man einfach auf den Knopf drückt und dann ist der Prozess quasi genau, mit minimalem Usansatz durchgelaufen. Ja. Weil ihr habt doch auch hat der Krähennest, das Krähennest nicht eine eigene E-Mail-Adresse? Ja, ich habe es aber nie geschafft, mich da einweisen zu lassen, wie man das von dort aus verschickt. Ja, das wäre nämlich zum Beispiel auch noch was. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Aber das muss dann so laufen, dass das mit einem Klick läuft, ne? Und nicht so, dass man da irgendwie 70 Mal für jeden Abonnenten einzeln klicken muss. Ja, ja, genau. Ich würde das so machen, dass das eventuell aus dem Mail-Verwaltungstool dann einfach an alle Kontakte fertig aus. Da die Mail reinkopieren, an alle Kontakte und raus damit. Aber gut. Ja, gab's noch einen Top? Ja, Top 5. Nein. Top 5? Achso, hatten wir verschoben vorhin irgendwie, ne? Ja. Weil ihr seid von Top 4 auf Top 6 gesprungen. Das war ich wahrscheinlich. Ist ja nicht schlimm. Nö, finde ich auch nicht. Ich weiß jetzt aber gar nicht ganz genau, Art der Veröffentlichung der Aufzeichnung oder nicht. Ich glaube, das geht darum... weil wir ja jetzt zum Beispiel Euvicon nicht einen riesen Podcast gemacht haben, sondern mehrere Einzelteile. Und ich glaube, der Tobi wollte da mal ansprechen, ob das okay ist oder nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Top 5 siehst du, ne? Ja. Art der Veröffentlichung, Schrägstrich, Trennung der Aufzeichnung oder nicht? Ja, wir hatten am Wochenende in Essen kurz darüber diskutiert, dass wir bestimmte Podcasts rauslösen und die als einzelnen Podcast veröffentlichen. Also eben nicht ein Stundendingen machen mit ganz vielen O-Tönen, sondern interessante Sachen da rausnehmen. Und ich glaube, das wollte er nochmal irgendwie diskutiert haben, ob jetzt im positiven oder negativen Sinne, das weiß ich jetzt gar nicht. Also was ich cool fand dabei war, die Tweets gehen ja automatisch raus und dass wir dann in die Überschrift immer die Raute mit reingenommen haben, das fand ich ziemlich clever. Und dann finde ich das gar nicht so schlecht, also da einzelne Interviews oder einzelne Beiträge. Oder ging das um den, nee, kann nicht sein, dass es um den Vorschlag von Kaimi ging, die aus dem Spelunken-Podcast die ernsten Sachen nochmal rauszunehmen? Meinst du, das, weil er jetzt da vorschreibt von Ebi, ich weiß nur, dass ich mich am Wochenende mit ihm darüber unterhalten hatte und dann würde das auch wieder passen. Wieder waren ernste Sachen drin. Ebi, die Kommunikation. Ja, also wenn wir uns das nicht da vorstellen können, dann müssen wir das hier einfach nächste Woche verschieben, bevor wir jetzt groß rumraten. Wir legen einfach, ohne dass wir Kaimi Bescheid sagen, den Spelunkencast auf Donnerstagabend und die Sitzung auf den Sonntagabend. Mal gucken, was passiert. Das merkt er gar nicht. Meinst du? Wenn der auf jeden Fall mal gute Verarsche. Wenn der Baby im Arm hat, dann merkt er das nicht. Gut, aber den nächsten Punkt, den Top 5, können wir noch kurz ansprechen. Eigene Namensnennung in der Beschreibung findet er nicht schlecht, haben wir bisher aber nicht gemacht. Kurze Absprache. Ich glaube, ich bin der Auslöser, ich habe das angefangen. Der Paki hat das gemacht, weil ich ihm das, glaube ich, gesagt hatte. Wie seht ihr das? Ich habe übernommen. Ich fand das ganz cool. Was ich allerdings nicht gemacht habe, ist, ich habe dann in den Interviews nicht meinen Namen gesagt. Da hatte mich dann Tobi nochmal drauf hingewiesen. Was meint ihr, Radbert Vaku? Ich habe da keine Meinung zu, denn ich podcaste nicht. Ja, aber gerade deswegen ist es vielleicht interessanter, weil du eben nicht podcastest. Ah, nee, du hörst ja auch nicht an, ne? Es wäre für mich aber auch kein Kriterium, wenn ich sie mir anhören würde, denn Themen statt Köpfe. Ja, das auf jeden Fall. Ich verstehe immer noch nicht so ganz genau, worum es geht. In der Beschreibung steht zum Beispiel drin, EBCC war auf der Euvicon unterwegs und hat bla bla gesprochen. Genau. Oder, und das steht bei dir nicht in, Praki? Bei mir steht Alexander Spieß, bla bla bla, erzählt im Interview mit Paki auf der Euvicon von seinen Erfahrungen, Einschätzungen und Sichtweisen zur Europapolitik. Da liest man halt, welche Stimme dann drin vorkommt. Ich finde das gar nicht schlecht. Also es geht da nicht um Star-Allüren oder sowas, sondern, ja, ich meine, man sieht ja eh, wer es veröffentlicht hat, aber manchmal veröffentlicht ja auch jemand einen Podcast, wo jemand anders spricht. Und dann ist das einfach nochmal, ja. Aber ich sehe schon, ich glaube, wir nehmen das auch nochmal in die nächste Woche mit rein. Da kann der Probe ja nochmal genauer drauf eingehen. Ja. So, ich muss jetzt mal eine rauchen gehen. Wir machen dann nachher noch weiter, oder? Ihr quatscht noch ein bisschen, oder? Also Tops hätten wir nicht mehr. Dagegen hätte ich noch zwei Übersetzungen, die ich heute Abend noch fertig machen muss. Ja, ich glaube, wir sind durch. Ich mammel, glaube ich, gleich noch irgendwo um 9. Keine Ahnung. Auf klar. Dann stoppe ich jetzt mal die Aufnahme, ne? Alles klar. Ja.